In der DEFA-JK entwickelt sich die Choreomedizin die koreanische traditionelle Heilkunst täglich. Vor kurzem wurde die Behandlung der Wirbelsäule-Missbildungen durch Akupunktur als staatliches nicht-materielles Kulturerbe eingetragen. Es ist eine Therapie durch Einstiche in bestimmte Stellen, die mit der Wirbelsäule verbunden sind, klinische Wirkung zu erzielen. Die Wirbelsäule-Missbildungen wie Krümmung, die weltweit als unheilbare Krankheiten betrachtet werden, kann man mit Stichverfahren behandeln, dessen Wert in mehreren medizinischen Symposien hochgeschätzt wurde.